Ich öffne meine Post nicht, fast nie. Meistens hole ich sie nicht einmal aus dem Briefkasten, bis es wirklich sein muss. An der Journalistenschule habe ich einen Text darüber geschrieben, für den ich einen Therapeuten in München interviewte, der mir erklärte, dass es nicht an den Briefen liegt, sondern an mir. Ich hätte eine generelle Lebensangst. Damals habe ich das abgestritten, heute kann ich zugeben, dass er vermutlich nicht ganz Unrecht hatte. Ich lebe mit der Grundangst, dass in jeder Sekunde etwas Schlimmes passieren könnte. Das Schlimme ist nicht benennbar, es ist nur ein Gefühl. Meine Welt könnte zusammenbrechen. Jemand, der mich liebt, könnte mich plötzlich hassen. Ich könnte meinen Job verlieren, weil aufgeflogen ist, dass ich ihn in Wirklichkeit nicht verdient habe. Ich habe ein schönes Leben, ich habe es mir selbst ausgesucht. Aber in meiner Kindheit habe ich gelernt, dass ich mir nie sicher sein kann. Und das finde ich schade, denn ich glaube, dass meine Eltern alles versucht haben, um mir diese grundlegende Sicherheit mitzugeben. Die Welt war nur größer und mächtiger als sie. Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, Leben zu erschweren und zu zerstören. Sie würde sonst nicht ihre Funktion erfüllen, die darin besteht, Menschen zum Arbeiten zu bringen. Wahrscheinlich bin ich also nicht allein mit meiner Grundangst vor dem Leben. Wir alle tragen sie in uns. Die Angst vor dem Abstieg, vor dem Scheitern, vor dem Nicht-Wieder-Aufstehen. Ich glaube, die meisten Menschen verdrängen diese Angst nur, mehr oder weniger erfolgreich, indem sie sich einreden, sie hätten mit denen da unten, mit den Gescheiterten, mit dem Abschaum nichts zu tun. Ich kann das nicht.